Manche Neurowissenschaftler erkennen offenbar inzwischen, dass die Frage, wie subjektive Erfahrung aus Neuronentätigkeit hervorgeht, möglicherweise gar nicht mit den bisherigen Mitteln der Wissenschaft zu beantworten ist. Sie erkennen mit anderen Worten, dass subjektive Erfahrung nicht nur existiert, sondern darüber hinaus etwas völlig anderes ist als alles, was man Objekt nennen könnte. Deshalb fragen Sie sich jetzt, ob man sich das Gewahrsein vielleicht als eine von Anfang an bestehende Grundkategorie wie Raum, Zeit und Materie denken muss. Das wäre gewiss ein gewaltiger Schritt zurück zur Vernunft, zurück zu einer Philosophie des Lebens, deren Ausgangs- und Endpunkt die tatsächliche Erfahrung ist. Allerdings geht dieser Schritt noch nicht weit genug, denn du kannst Gewahrsein nicht einfach als eine weitere theoretische Idee neben Raum, Zeit und Materie stellen. Gewahrsein ist einzigartig, weil es in der ersten Person stattfindet. Es ist unmittelbare Erfahrung vor allen Begriffen und Theorien. Sollte Gewahrsein als etwas derart Fundamentales verstanden werden, würde das bedeuten, dass unsere Gesellschaft und vor allem ihre Wissenschaftler sich völlig neu überlegen müssten, was sie da eigentlich tun. So schreibt Francisco Varela: Das verlangt, dass wir bestimmte Vorstellungen von wissenschaftlichem Vorgehen hinter uns lassen und eine wissenschaftliche Ausbildungsform in Frage stellen, die einen Teil unserer kulturellen Identität darstellt. Kannst du ermessen, was für ein radikales Umdenken erforderlich würde, wenn wirklich viele Wissenschaftler akzeptierten, dass Gewahrsein nicht reduzierbar, also auf nichts zurückführbar und damit etwas absolut Fundamentales ist? Und wenn dann gefragt wird, nun ja, aber wie erforschst du das? Kann die Antwort nur lauten, direkt. In der ersten Person gemachte Erfahrung, Ich-Erfahrung, kann man nur durch Beobachtung in der ersten Person erforschen. Das müsste auch für Wissenschaftler mit direkter Beobachtung ihres eigenen Geistes beginnen, und zwar durch so etwas wie die Achtsamkeitsgewahrseinsübung. Und man müsste solche Beobachtungen als wissenschaftlich gültig anerkennen. Das würde der Wissenschaft ein völlig neues Gesicht geben. Sie könnte sich dann auch Dingen zuwenden, etwa den bei Peer beobachteten Phänomenen, die den Menschen seit Jahrtausenden begegnen, ob Wissenschaftler nun an sie glauben oder nicht. Man könnte dann auch in die wissenschaftliche Ausbildung schon Trainingsformen einbeziehen, die den Einfluss von Voreingenommenheiten und Projektionen auf die wissenschaftlichen Beobachtungen reduzieren. Wäre das nicht toll? Jedenfalls würde es uns eine bessere Wissenschaft bescheren und vielleicht zur Heilung unserer Welt beitragen. Aber kehren wir zu den Holons und ihrer Innenansicht zurück. Die Frage, wie fühlt es sich an, ein bestimmtes Holon zu sein, ist einfach eine andere Betrachtungsweise dessen, was ich über die Allgegenwärtigkeit von Gewahrsein fühlen im Raum zu sagen versucht habe. Mit Gewahrsein fühlen spreche ich über eben dieses, wie etwas sich anfühlt. Also können wir vielleicht doch fühlen, wie das ist, ein anderes Holon zu sein. Vielleicht können wir unser Gewahrsein fühlen so weit ausdehnen, dass es in das Gewahrsein fühlen dieses anderen Holons hineinreicht. Zweifellos können wir ein anderes Holon meist nur sehr vage fühlen. Deshalb muss ich mich eigens fragen, wie das wohl ist, wenn man Vanessa oder Sergi oder ein Felsbrocken ist. Aber es kommt auch vor, dass wir plötzlich sehr deutlich empfinden, wie sich das anfühlt, ein anderes Holon zu sein, ein anderer Mensch, ein Baum, ein Hund. Solche plötzlichen Einblicke kommen häufiger bei einem Holon vor, das uns am Herzen liegt, in das wir uns gern einfühlen möchten, mit dem unser Fühlen-Gewahrsein in Resonanz ist. Hier ist vielleicht der Vergleich mit einem Hologramm wieder mal hilfreich. Wir könnten uns vorstellen oder fühlen oder visualisieren, dass Holons, also auch wir, irgendwie im Raum von Fühlen, Gewahrsein, Energie entstehen wie ein Hologramm. Sie sind Erscheinungen im Raum. Sie sind eigentlich leer, weil sie in keiner Weise von diesem Raum geschieden sind. Der Raum des Fühlens und Gewahrseins durchzieht die Dinge, innen wie außen. Wenn wir die Substanzlosigkeit der Dinge sehen, können wir unsere direkte Verbundenheit mit ihnen fühlen. Und das ist nicht bloß eine nette Idee, sondern lässt sich wirklich erfahren. Vielleicht hast du etwas Ähnliches selbst schon einmal erlebt. Vor ein paar Jahren, an einem sonnigen Augustnachmittag, ich schrieb gerade an Heilige Welt, gönnte ich mir eine Pause und saß auf unserer Terrasse, als Sergei über den Rasen dahergerannt kam. Für einen Augenblick, nur einen Augenblick, sah ich sie ganz anders, als ich sonst die Dinge sehe. Ich habe eigentlich keine Worte dafür, vielleicht nur die, dass ich sie als eine substanzlose Lichterscheinung sah, die sich durch den Raum bewegte. Sie war genau wie der Raum. Und mit diesem kurzen Eindruck von einer anderen Sergei kam ein Gefühl von stiller Freude und Gelöstheit und von tiefer Zuneigung zu Sergei. Doch, doch, auch wenn ich sonst immer viel an ihr herumzumeckern habe. Es war, als wäre ich in den gleichen lebendigen Raum von Fühlen und Energie eingetaucht und so ein Teil dieses Raums geworden. Diese Eindrücke sind deshalb so kurz, weil wir dann gleich denken, ah, was für eine interessante neue Einsicht. Und schon steht das Ich-Bewusstsein wieder ganz im Vordergrund. Aber mit etwas Mühe und Übung können wir solche Augenblicke öfter erleben und sie einfach so sein lassen, ohne gleich nach ihnen zu greifen. Wir müssen versuchen, unser Organ des wachen Fühlens auszubilden, unser erwachtes Herz.